Unser erster Kontakt mit den Tauriern erfolgte während meiner Schicht. Die Teddybären waren immer noch da, als ich aufwachte und Doc Jones ablöste. Sie hatten wieder ihre ursprüngliche Formation eingenommen, einer vor jedem Wachposten. Mein Gegenüber schien ein wenig größer als der Durchschnitt, sah aber sonst genauso aus wie alle anderen. Im Umkreis seines Platzes war alles Gras abgeweidet und gelegentlich unternahm er kleine Ausflüge nach links oder rechts, um seinen Hunger zu stillen. Aber immer kehrte er zurück und ließ sich direkt mir gegenüber nieder, um mich, sagen wir mal, anzuglotzen, wenn er irgendwas zum Glotzen besessen hätte. Wir saßen ungefähr eine Viertelstunde so da, als die Stimme von Cortez in den Kopfhörern krächzte. »Achtung! Alle Mann aufwachen und in Deckung gehen!« Ich folgte meinem Instinkt, warf mich zu Boden und rollte ins mannshohe Gras. »Feindliches Schiff über uns!« Seine Stimme klang beinahe lakonisch. Genau genommen befand es sich nicht über uns, sondern ein wenig östlich von uns. Seine Geschwindigkeit war nicht hoch, schätzungsweise 100 Stundenkilometer, und irgendwie hatte es Ähnlichkeit mit einem Besenstiel, der in einer schmutzigen Seifenblase steckte. Der Pilot sah eine Spur menschenähnlicher aus als die Teddybären, aber wirklich nur eine Spur. Ich kurbelte mein Restlichtgerät auf 40-fache Verstärkung, um mir den Typen näher anzusehen. Er hatte zwei Arme und zwei Beine, aber seine Mitte war so schmal, dass man sie vermutlich mit zwei Händen umfassen konnte. Unter dieser Wespentaille befand sich ein hufeisenförmiges, knapp 1 Meter breites Becken, von dem zwei lange, dünne Beine ohne erkennbare Kniegelenke herabbaumelten. Oberhalb der Taille wölbte sich der Körper zu einem Brustkorb, der dem ausladenden Becken in nichts nachstand. Die Arme wirkten durchaus menschlich, auch wenn sie zu lang und alles andere als muskulös waren. Auch die Zahl der Finger stimmte nicht. Keine Schultern, kein Hals. Der Kopf war ein albtraumhafter Auswuchs, der wie ein Kropf aus der mächtigen Brust wucherte. Zwei Augen, die an Froschleichklumpen erinnerten. Statt einer Nase ein faseriges Quastenbündel und ein gähnendes Loch in der Höhe des Adamsapfels, das vielleicht einen Mund darstellte. Im Innern der Seifenblase herrschte offensichtlich eine angenehme Temperatur und Atmosphäre, da er absolut nichts außer seiner furchigen Haut trug, die so aussah, als sei sie zu lange in heißes Wasser eingeweicht und dann blass-orange gefärbt worden. Er besaß keine äußeren Genitalien, aber auch keine Brustdrüsen. In Ermangelung näherer Informationen entschieden wir uns für das männliche Pronomen. Offensichtlich bemerkte er uns nicht, oder er verwechselte uns mit den Teddybären. Jedenfalls drehte er sich kein einziges Mal nach uns um, sondern verfolgte unbeirrt seinen Kurs, der ihn in die gleiche Richtung führte, die wir eingeschlagen hatten, 0,05 Grad östlich Nord. »Wer nach diesem Anblick noch schlafen kann, kann sich wieder aufs Ohr hauen. Wir brechen um 4.35 Uhr auf.« Das war in 40 Minuten. Wegen der undurchdringlichen Wolkenhülle des Planeten war vom Raumschiff aus weder die Anlage noch die Größe des feindlichen Stützpunkts festzustellen gewesen. Wir kannten lediglich seine Position, so wie wir nur die Position der Aufklärer gekannt hatten. Daher war nicht auszuschließen, dass er sich ebenfalls unter Wasser oder unter der Erde befand. Aber einige der Drohnen dienten nicht nur der Ablenkung, sondern hatten Kameras und alle möglichen elektronischen Messgeräte an Bord. Und einer der Maschinen gelang es bei ihren Scheinangriffen, so nahe an den Stützpunkt heranzukommen, dass sie eine Aufnahme machen und an das Schiff weiterleiten konnte. Hauptmann Stott funkte Cortez, dem einzigen, dessen Anzug mit einem Sichtschirm ausgestattet war, einen Lageplan durch, als uns noch 5 Kilometer von der gegnerischen Basis trennten. Wir machten Halt und er rief alle Gruppenführer sowie die Angehörigen von 7 zur Beratung zusammen. Auch 2 Teddybären ließen es sich nicht nehmen, der Konferenz beizuwohnen. Wir versuchten, sie zu ignorieren. »Okay, der Hauptmann hat ein paar Bilder von unserem Angriffsziel heruntergefunkt, nach denen ich jetzt eine Karte zeichnen werde.« Die Gruppenführer holten Notizblöcke und Stifte aus den Schenkeltaschen, während Cortez eine große Plastikmatte ausrollte. Er schüttelte sie, um die statische Aufladung so gering wie möglich zu halten, und schaltete seinen Stift ein. »Also, wir kommen aus dieser Richtung.« Er versah das untere Ende der Matte mit einem Pfeil. »Als erstes werden wir auf diese Baracken stoßen, wahrscheinlich Unterkünfte oder Bunker, aber wer kann das schon sagen? Unsere erste Aufgabe ist es, diese Gebäude zu zerstören. Der gesamte Stützpunkt liegt auf einer flachen Ebene. Es gibt absolut keine Möglichkeit, unbemerkt an diesen Baracken vorbeizukommen.« »Potter hier, die Hütten sind niedrig. Warum überspringen wir sie nicht einfach?« Tja, das könnten wir tun, wenn wir in Kauf nehmen, dass sie uns einkesseln und zu Hackfleisch verarbeiten. Nein, wir stürmen die Baracken. Was dann kommt, müssen wir vor Ort entscheiden. Die Luftbilder lassen nur bei wenigen Gebäuden einen Schluss auf die Funktion zu. Und das stinkt. Wenn es schlimm kommt, vergeuden wir eine Menge Zeit mit der Zerstörung einer Mannschaftskneipe und übersehen einen logistischen Großrechner, weil er vielleicht wie eine Abfallgrube oder sowas aussieht. Mandela hier, sagte ich. Gibt es nicht eine Art Raumhafen in der Nähe? Mir scheint, wir sollten... Darauf komme ich noch, verdammt nochmal. Die Gebäude bilden einen Ring um den Stützpunkt, also müssen wir irgendwo durchbrechen. Wenn wir die nächstgelegenen Baracken wählen, verringert sich die Gefahr, dass wir unsere Stellung vor dem Angriff preisgeben. Im Übrigen gibt es auf dem ganzen Stützpunkt nichts, das auch nur entfernte Ähnlichkeit mit einer Waffe aufweist. Aber das hat nichts zu sagen. In jeder dieser Hütten könnte sich ein Gigawatt-Laser verbergen. Also, ungefähr 500 Meter von den Baracken entfernt, in der Mitte des Stützpunkts, befindet sich dieser Bau. Cortez skizzierte ein großes symmetrisches Gebilde, das wie eine Blume mit 7 Blütenblättern aussah. Was zum Henker das sein soll, weiß ich ebenso wenig wie ihr. Es gibt allerdings nur eines davon, weshalb wir es nicht mehr als unbedingt nötig beschädigen werden. Sollte ich jedoch zu der Auffassung gelangen, dass es eine Gefahr birgt, werden wir keine Sekunde zögern und es in seine Atome zerlegen. Nun zu Ihrem Raumhafen, Mandela. Es gibt keinen, nichts. Dieser Kreuzer, den die Hope wegputzte, befand sich vermutlich in einem Orbit, genau wie unsere Raumschiffe. Wenn die Taurier so etwas Ähnliches wie Aufklärer oder Drohnen besitzen, dann haben sie die Dinge entweder nicht hier stationiert oder sehr gut versteckt. Boas hier. Womit griffen Sie dann an, als wir aus der Umlaufbahn herunterkamen? Das wissen wir alle gern, Gefreiter. Wie es scheint, haben wir keine direkte Möglichkeit, die Truppenstärke des Gegners abzuschätzen. Auf den Funkbildern vom Stützpunkt war kein einziger Taurier zu sehen. Aber das hat nicht viel zu sagen, weil wir uns auf absolut fremdem Terrain befinden. Indirekt dagegen lassen sich einige Rückschlüsse ziehen, etwa durch die Anzahl der fliegenden Besenstiele. Es gibt insgesamt 51 Baracken und jede ist mit höchstens einer dieser Flugmaschinen ausgestattet. Genauer, neben 4 der Gebäude war kein Besenstiel geparkt. Aber wir entdeckten noch 3 der Dinge an diversen Plätzen der Basis. Das könnte bedeuten, dass es im Stützpunkt 51 Taurier gibt, von denen jeder über ein Fluggerät verfügt. Demnach wäre zur Zeit der Aufnahme einer außerhalb des Stützpunktes gewesen. Keating hier. Es könnte auch bedeuten, dass die Taurier 51 Offiziere haben. Stimmt. Womöglich sind in einem dieser Gebäude 50.000 Infanteristen gestapelt. Schwer zu sagen. Oder es gibt nur 10 Taurier, jeder mit 5 Besenstielen ausgerüstet, die er je nach Lust und Laune verwenden kann. Wir haben jedoch noch einen Vorteil, die Kommunikation. Die Taurier verständigen sich allem Anschein nach mittels Frequenzmodulation, elektromagnetischer Strahlung im Megahertzbereich. Radioband. Ganz recht, von wem immer dieser kluge Einwurf kam. Es spricht also manches dafür, dass der Gegner unseren Funkverkehr nicht ausmachen kann, da wir mit Synchrotronstrahlung als Trägerwellen arbeiten. Um die Radioverbindungen des Gegners zu unterbrechen, wird die Hope kurz vor unserem Angriff eine hässliche kleine Atombombe zünden, in der oberen Atmosphäre, direkt über dem Stützpunkt. Das dürfte ihren Sprechfunkverkehr für einige Zeit auf geringe Entfernungen reduzieren, und selbst dabei wird ihnen die Statik zu schaffen machen. »Warum, Tate hier, warum werfen die den Tauriern die Bombe nicht gleich direkt auf die Mütze? Würde uns eine Menge Arbeit ersparen.« »Diese Frage verdient im Grunde keine Antwort, Gefreiter. Aber bitte, ja, das werden Sie notfalls tun, und Sie sollten beten, dass dieser Notfall nicht eintrifft. Wenn Sie den Stützpunkt platt machen, dann nur um die Hope zu retten. Nachdem wir angegriffen haben, wohlgemerkt, und vermutlich bevor wir weit genug entfernt sind, um heil davonzukommen. Damit das nicht geschieht, sollten wir einen möglichst perfekten Job abliefern. Wir haben Befehl, den Stützpunkt funktionsunfähig zu machen und ihn zugleich so intakt wie möglich zu lassen. Und wir sollen einen Taurier gefangen nehmen. Potter hier. Sie meinen, mindestens einen Taurier gefangen nehmen, oder? Ich meine, was ich sage. Nur einen, Potter. Und noch etwas. Ab sofort übernimmt Chavez die Führung Ihres Zuges. Schicken Sie ihn zu mir. Jawohl, Sir. Die Erleichterung in Ihrer Stimme war unverkennbar. Cortez ergänzte die Lageskizze und fuhr mit seinen Instruktionen fort. Es gab noch ein Gebäude, dessen Funktion ziemlich eindeutig war. Auf seinem Dach drehte sich eine ausladende Parabolantenne. Wir sollten es zerstören, sobald die Granatwerfer in seine Reichweite kamen. Der Angriffsplan blieb sehr allgemein. Unser Signal zur Attacke sollte das Aufblitzen der Atombombe sein. Gleichzeitig würden mehrere Drohnen auf die Basis zuhalten, damit wir uns ein Bild von der Raumabwehr der Taurier machen konnten. Anschließend sollten wir versuchen, diese Verteidigungsanlagen unwirksam zu machen, ohne sie vollständig zu zerstören. Unmittelbar nach der Bombe und den Drohnen würden unsere Schützen zum Einsatz kommen. Sie sollten 7 Hütten nebeneinander plattwalzen und so eine Bresche legen, durch die wir ins Innere des Stützpunkts vordringen konnten. Was danach kam, war noch völlig offen. Im Idealfall würden wir die Basis im Sturmangriff nehmen, bestimmte Ziele zerstören und alle Taurier bis auf einen töten. Aber das setzte voraus, dass die Taurier kaum Widerstand leisteten, und darauf konnten wir uns nicht verlassen. Sollten sich umgekehrt die Taurier von Anfang an deutlich überlegen zeigen, würde Cortez den Befehl zum ungeordneten Rückzug geben. Es war geplant, dass wir uns möglichst weit verteilten und uns einzeln zu unserem vereinbarten Treffpunkt durchschlugen, einem Tal, das etwa 40 Kilometer im Osten des Stützpunkts lag. Von dort aus konnten die Überlebenden einen zweiten Angriff starten, nachdem die Hope den Gegner ein wenig zermürbt hatte. »Und nun noch eins«, schloss Cortez mit schneidender Schärfe. »Vielleicht denken manche von Ihnen wie Potter. Vielleicht finden manche, wir sollten die Sache erstmal sachte angehen und nicht gleich so ein Gemetzel anrichten. Aber Mitgefühl ist ein Luxus, eine Schwäche, die wir uns in diesem Stadium des Krieges nicht leisten können. Der Gegner hat 798 Menschen getötet. Das ist alles, was wir bisher über ihn wissen. Er zeigte keine Spur von Zurückhaltung, als er unsere Raumkreuzer angriff, und es wäre naiv, bei diesem ersten Bodenkontakt etwas anderes zu erwarten. Der Gegner trägt die Schuld daran, dass während der Ausbildung so viele ihrer Kameraden umkamen. Er hat Ho auf dem Gewissen. Er trägt die Verantwortung dafür, dass auch heute vermutlich wieder viele von ihnen den Tod finden werden. Ich kann absolut nicht begreifen, wie jemand den Wunsch haben kann, einen solchen Gegner zu schonen. Aber das ändert nichts. Sie haben alle ihre Order, und sie haben alle, warum zum Teufel sollten sie es nicht erfahren, eine posthypnotische Konditionierung, die ich direkt vor dem Kampf durch einen bestimmten Satz auslösen werde. Das wird ihnen die Arbeit erleichtern. Feldwebel, keine Fragen mehr. Die Zeit wird knapp. Gehen Sie jetzt zu Ihren Gruppen und geben Sie den Leuten die nötigen Anweisungen. Wir marschieren in 5 Minuten ab. Die Zugführer kehrten zu ihren Leuten zurück. Cortez und 10 von uns blieben an Ort und Stelle zurück. Plus 3 Teddybären, die ziellos umhertappten und uns überall im Weg standen. Die letzten 5 Kilometer legten wir äußerst vorsichtig zurück. Wir hielten uns im hohen Gras, wo immer es möglich war. Wenn wir auf eine Lichtung stießen, überquerten wir sie einzeln und im Laufschritt. Als wir uns dem Stützpunkt bis auf etwa 500 Meter genähert hatten, rückte Cortez an der Spitze des dritten Zuges weiter vor, um die Lage auszukundschaften, während die übrigen Gruppen in Deckung gingen. Kurz darauf meldete sich Cortez auf der allgemeinen Frequenz. »Die Basis sieht ganz so aus, wie wir erwartet hatten, Leute. Ihr könnt jetzt reihenweise vorwärts kriechen. Sobald ihr zur Gruppe 3 aufgeschlossen habt, folgt ihr eurem Gruppenführer und geht nach links oder rechts in Position.« Wir kamen dem Befehl nach, und eine halbe Stunde später lagen 83 Mann in einer Linie mehr oder weniger rechtwinklig zur Angriffsrichtung. Wir selbst waren kaum auszumachen, wurden aber von einem guten Dutzend Teddybären begleitet, die unbekümmert zwischen uns herumlungerten und grasmampften. Auf dem feindlichen Stützpunkt war kein Lebenszeichen zu entdecken. Sämtliche Gebäude waren fensterlos und von einem einheitlich schimmernden Weiß. Die Hütten, denen unsere erste Attacke gelten sollte, hatten Ähnlichkeit mit großen, glatten, halb vergrabenen Eiern. Sie lagen jeweils 60 Meter voneinander entfernt. Cortez wies jedem Grenadier eine zu. Wir wurden in 3 Teams aufgeteilt. Team A bestand aus den Zügen 2, 4 und 6. Team B setzte sich aus 1, 3 und 5 zusammen. Team C bestand aus der Kommandogruppe. »Weniger als eine Minute jetzt. Schutzfilter vorklappen. Grenadiere, wenn ich Feuer sage, legt ihr los. Und gnade euch Gott, wenn ihr nicht sauber trefft.« Plötzlich gab es ein Geräusch, das sich wie ein Rülpsen eines der Riesen anhörte, und ein Schwall von 5 bis 6 schillernden Blasen quoll aus dem blumenförmigen Gebäude. Sie stiegen immer schneller in die Höhe, bis sie fast außer Sicht waren, und schossen dann über uns hinweg nach Süden. Dann war das Gelände plötzlich gleißend hell ausgeleuchtet, und zum ersten Mal seit unserer Landung sah ich meinen Schatten, einen langen Strich, der nach Norden wies. Die Bombe war zu früh losgegangen. Ich hatte gerade noch Zeit für den Gedanken, dass die paar Sekunden wohl nicht viel ausmachten. Das Ding würde auf alle Fälle Buchstabensuppe aus ihrer Radioanlage machen. »Drohnen!« Ein Schiff kreischte in Höhe der Baumwipfel herein, und sofort war eine Blase da, um es zu empfangen. Als sie aufeinander trafen, platzte die Blase, und die Drohne zerstob in Millionen winziger Stücke. Eine zweite kam aus der Gegenrichtung und erlitt das gleiche Schicksal. »Feuer!« 7 grelle Blitze, verursacht von 500 Mikrotonnen Granaten, und eine lang anhaltende Erschütterung, die jeden ungeschützten Menschen garantiert getötet hätte. »Schussfilter hoch!« Ein grauer Schleier aus Rauch und Staub, Erdbrocken, die wie schwere Regentropfen herunterprasselten. »Aufgepasst, Leute!« »Willkommen, kalte Gruft aus Stein. Wenn nicht der Sieg, kann unser sein.« Ich achtete kaum auf seine Worte, weil ich ganz damit beschäftigt war, mich auf das zu konzentrieren, was in meinem Gehirn ablief. Ich wusste, dass es nur eine posthypnotische Suggestion war, erinnerte mich sogar an die Sitzung in Missouri, als sie mir eingetrichtert worden war. Doch das machte sie nicht weniger zwingend. Mein Verstand wankte unter den starken Pseudo-Erinnerungen. Zottige Monster, die Taurier waren, inzwischen wussten wir, dass sie völlig anders aussahen, enterten ein Kolonistenschiff, fraßen Babys vor den Augen ihrer entsetzenstarren Mütter. Die Kolonisten nahmen niemals Babys mit, weil Kleinkinder dem Beschleunigungsdruck nicht gewachsen waren, vergewaltigten die Frauen mit riesigen, purpurn geerdeten Gliedern zu Tode, lächerlich, dass sie Lustgefühle für Menschen entwickelt sollten, und pressten die Männer zu Boden, um ihnen das Fleisch aus den zuckenden Körpern zu reißen und roh zu verschlingen, als könnten sie das Fremdprotein verarbeiten. 100 blutrünstige Einzelheiten, die ich so scharf und klar vor Augen hatte, wie die Ereignisse der letzten Minute, lächerlich übertrieben und absurd unlogisch. Aber während mein analytisches Denken diese Idiotien zurückwies, dürstete etwas tief in meinem Innern in jener schlummernden Bestie, die unsere wahren Motive und unsere primitive Moral enthält, nach dem Blut der Fremden, versuchte mich davon zu überzeugen, dass ein Mensch nichts Edleres und Größeres vollbringen könne, als eines dieser grässlichen Ungeheuer zu töten. Ich wusste, dass das alles die reinste Sojascheiße war, und ich hasste die Leute, die es gewagt hatten, meinen Verstand derart unverschämt zu manipulieren. Aber zugleich hörte ich meine Zähne knirschen, fühlte, wie meine Wangen in einem spastischen, mordgierigen Grinsen erstarrten. Ein Teddybär taumelte benommen an mir vorbei. Ich hob die Laserpistole, aber jemand kam mir zuvor, und der Kopf des harmlosen Wesens explodierte in einer Wolke von Blut und grauen Knochensplittern. Lucky stöhnte auf und rief mit schriller Stimme, »Diese dreckigen, verfluchten Wichser!« Die Laserstrahlen zogen ihr flackerndes Zickzackmuster, und sämtliche Teddybären brachen tot zusammen. »Vorsicht, verdammt nochmal!« schrie Cortez. »Zieht gefälligst ordentlich, das sind keine Spielzeugwaffen! Team A vorwärts, in die Krater, ihr gebt Team B Feuerschutz!« Jemand lachte und schluchzte gleichzeitig. »Was zum Henker ist mit Ihnen los, Petrov?« Es war seltsam, Cortez fluchen zu hören. Ich drehte mich um und sah Petrov links hinter mir, in einer flachen Mulde liegen. Er wühlte mit beiden Händen im Erdreich, heulte und stammelte unverständliches Zeug. »Scheiße!« zischte Cortez. »Team B, 10 Meter an den Krater vorbei und eine Schützenkette bilden. Team C, in die Krater zu Team A.« Ich rappelte mich hoch und legte die 100 Meter in 12 Waldo-verstärkten Sprüngen zurück. Die Krater hatten einen Durchmesser von gut 10 Metern und waren praktisch groß genug, um ein Spähschiff zu verstecken. Ich sprang in den nächstbesten Krater, rannte den Gegenhang hinauf und landete neben einem Typen namens Chin. Er drehte sich nicht mal um, als ich mich in die frisch aufgewühlte Erde warf, sondern hielt mit der Laserpistole im Anschlag Ausschau nach lebenden Zielen. »Team A, 10 Meter vorbei an Team B und eine Schützenkette bilden!« Cortez hatte den Satz kaum beendet, als das Gebäude vor uns von Neuem rülpste und eine ganze Schar von Blasen fächerförmig auf unsere Linien zuschwebte. Die meisten sahen sie kommen und gingen in Deckung, aber Chin hatte sich bereits aufgerichtet, um loszuspurten, und stieß mit einem der Dinger zusammen. Es streifte seinen Helm und verschwand mit einem schwachen Plopp. Chin taumelte einen Schritt rückwärts, stürzte in den Krater und zog eine breite Spur aus Blut und Gehirnmasse hinter sich her. Mit ausgebreiteten Armen und Beinen schlitterte er bis zum Kraterboden. Erde und Geröll rieselten in die vollkommen symmetrische Öffnung, welche die Blase durch Kunststoff, Haare, Haut, Knochen und Gehirn gefräst hatte. »Vormarsch abbrechen und in Deckung bleiben! Zugführer, haben Sie Verluste zu melden? Durchzählen, durchzählen, durchzählen! 3 Tote, verdammt! Sie könnte noch am Leben sein, wenn Sie den Kopf unten gelassen hätten. Also nicht viel runter in den Dreck, wenn ihr dieses Ding losgehen hört. Team A, Vormarsch beenden!« Sie schlossen das Manöver ohne Zwischenfall ab. »Okay, Team C übernimmt die Position von B. Halt, alles hinlegen!« Wir hatten uns bereits zu Boden geworfen. Die Blasen glitten etwa 2 Meter über unseren Köpfen dahin, beschrieben einen weiten Bogen und verschwanden in der Ferne, bis auf eine, die einen Baum zu Zahnstochern zerkleinerte. »B, 10 Meter an A vorbei. C, ihr übernimmt die Position von B. Grenadiere von B, seid ihr bereits in Reichweite der Blume?« 2 Granaten rissen das Erdreich 30 bis 40 Meter vor dem Gebäude auf. In einer Art Panik rülpste die Blume einen Strom von Blasen aus, der nicht enden wollte. Aber keine schwebte tiefer als 2 Meter über dem Boden. Wir rückten geduckt weiter vor. Plötzlich klaffte ein Spalt in dem Gebäude. Er weitete sich, bis er etwa die Größe einer breiten Tür hatte. Taurier schwärmten ins Freie. »Granatenfeuer einstellen. Team B treibt sie mit seitlichem Laserfeuer zusammen. A und B stürmen ins Zentrum vor.« Ein Taurier starb bei dem Versuch, durch einen Laserstrahl zu laufen. Die anderen blieben, wo sie waren. Es ist reichlich mühsam, in einem Kampfanzug zu laufen und gleichzeitig den Kopf unten zu halten. Man muss die Beine seitlich vorwärts schieben, wie ein Skater, sonst kann es passieren, dass man beim Abstoßen den Bodenkontakt verliert und in der Luft schwebt. Zumindest einer, jemand aus Team A, machte das und erlitt das gleiche Schicksal wie Chin. Ich fühlte mich ganz schön eingezwängt, umgeben von je einer Wand aus Laserfeuer links und rechts und einer sehr niedrigen, unsichtbaren Decke, deren Berührung den Tod bedeutete. Aber dennoch war ich glücklich, ja geradezu euphorisch, weil ich endlich die Gelegenheit bekam, einige dieser fiesen Kinderfresser zu töten. Und das, obwohl ich wusste, dass es Sojascheiße war. Sie setzten sich nicht zur Wehr, wenn man einmal von den eher wirkungslosen Blasen absah, die ganz offensichtlich nicht als Waffen konzipiert waren. Und sie zogen sich auch nicht in das Gebäude zurück. Sie liefen hilflos umher, an die 100 Gestalten, und sahen tatenlos zu, wie wir näher kamen. Ein paar Granaten hätten sie allesamt erledigt, aber Cortez dachte wohl an den Gefangenen, den er mitbringen sollte. »Okay. Sobald ich lossage, nehmen wir sie in die Zange. Team B stellt das Feuer ein, Zug 2 und 4 nach rechts, 6 und 7 nach links. Team B rückt in einer Linie vor, um sie einzuschließen. Und jetzt los!« Wir rannten nach links. Sobald das Laserfeuer eingestellt wurde, versuchten die Taurier in einer Gruppe seitlich auszuscheren. Dadurch kamen sie auf Kollisionskurs mit unserer Flanke. »Team A nach unten und genau zielen, ehe ihr feuert. Denkt daran, ein Fehlschuss könnte die Kameraden gegenüber treffen. Und lasst mir um Himmels Willen einen unversehrt.« Es war ein erschreckender Anblick, wie diese Herde von Ungetümen auf uns losstürmte. Sie rannten mit weiten, hohen Sprüngen, die Blasen wichen ihnen aus, und alle hatten Ähnlichkeit mit dem Exemplar, das wir vorhin im Innern des fliegenden Besenstiels gesehen hatten. Sie waren splitternackt und eingehüllt von einer nahezu transparenten Kugel, die sich mit ihnen bewegte. Die rechte Flanke eröffnete das Feuer und pflückte einzelne Taurier aus den hinteren Reihen der Schar. Plötzlich verfehlte jemand sein Ziel, und von der anderen Seite bahnte sich ein Laserstrahl durch das Gewühl der Taurier. Ein furchtbarer Schrei folgte. Als ich die Linie entlang spähte, sah ich, dass sich einer von uns, ich glaube es war Perry, am Boden wand, die rechte Hand über den schwelenden Stumpf des linken Arms gepresst, der knapp unterhalb des Ellbogens abgetrennt war. Blut lief ihm über die Finger. Offenbar war die Tarnelektronik seines Anzugs beschädigt, denn die Außenhaut flackerte schwarz-weiß, Dschungelwüste, grün-grau. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn anstarrte. Lange genug, dass ein Sanitäter zu ihm rennen und die Erste-Hilfemaßnahmen einleiten konnte. Aber als ich wieder aufschaute, hatten mich die Taurier fast erreicht. Mein erster Schuss ging ungezielt über ihre Köpfe weg, streifte aber die Schutzhülle des vordersten Alien. Die Blase löste sich in nichts auf. Das Monster strauchelte, fiel zu Boden und begann sich in Krämpfen zu winden. Schaum quoll ihm aus der Mundöffnung. Erst weiß, dann rötlich verfärbt. Nach einem letzten Aufbäumen erstarrte der Taurier und krümmte sich nach hinten durch, bis er fast die Form eines Hufeisens hatte. Sein Todesschrei, ein langgezogenes, hohes Pfeifen, brach ab, als seine Kameraden über ihn hinwegtrampelten. Ich grinste und fand mich widerwärtig. Es war ein Gemetzel, obwohl auf jeden von uns etwa 5 der Aliens kamen. Sie hielten weiter unbeirrt auf uns zu, selbst als sie über einen Wall von toten und zerfetzten Körperteilen klettern mussten, der sich parallel zu unserer Flanke auftürmte. Das Erdreich zwischen uns war glitschig rot vom Blut der Taurier. Alle Kinder Gottes besitzen offenbar Hämoglobin, und ihre Gedärme unterschieden sich für mein ungeübtes Auge in nichts von menschlichen Gedärmen. Mein Helm dröhnte vor hysterischem Gelächter, als wir sie mit unseren Lasern in blutige Klumpen schnitten, und um ein Haar hätte ich Cortez überhört. »Feuer einstellen! Ich sagte Feuer einstellen, verflucht nochmal! Fangt ein paar von den Bastarden! Los! Sie tun euch nichts!« Ich senkte die Laserpistole, und nach einiger Zeit hatte sich die Botschaft zu allen herumgesprochen. Als der nächste Taurier über den qualmenden Fleischberg geklettert kam, versuchte ich, ihn an seinen spindeldürren Beinen festzuhalten. Das war nicht so einfach. Die durchsichtige Kugel fühlte sich wie ein großer, schlüpfriger Ballon an. Als ich ihn zu Boden zerren wollte, entglitt er meinen Armen und rannte weiter. Es gelang uns schließlich, einen festzuhalten, indem wir uns mit 6 Mann auf ihn warfen. Unterdessen hatten die Überlebenden unsere Linie durchbrochen und hielten auf die Reihe großer zylindrischer Tanks zu, die Cortez für Vorratsbehälter gehalten hatte. In den Sockeln der Dinger öffneten sich kleine Türen. »Wir haben unseren Gefangenen!« brüllte Cortez. »Den Rest abknallen!« Sie waren 50 Meter entfernt und nur schwer zu treffen, da sie aus Leibeskräften rannten. Die Laserstrahlen zuckten kreuz und quer. Einer fiel mitten durchgeschnitten, aber die anderen liefen weiter und hatten die Türen fast erreicht, als die Grenadiere zu feuern begannen. Sie hatten immer noch genug 500 Mikrobomben, aber ein Fasstreffer nützte nichts. Die Druckwelle würde sie mitsamt ihren Schutzblasen hochschleudern, ohne dass sie einen Kratzer abbekamen. »Die Gebäude! Zielt auf die verdammten Gebäude!« Die Grenadiere hielten höher, aber die Bomben schienen die weißen Außenhüllen der Gebilde lediglich anzusengen, bis eine durch Zufall in einer Tür landete. Das spaltete das Gebäude, als ob es eine Naht hätte. Die beiden Hälften klappten auseinander und eine Wolke von Maschinenteilen flog in die Luft, begleitet von einer fahlen Flammensäule, die zum Himmel schoss und einen Augenblick später in sich zusammensank. Von da an konzentrierten sich alle auf die Türen und gaben nur hin und wieder einige wahllose Schüsse auf die Taurier ab, weniger um sie wegzuputzen, als sie von den Eingängen fernzuhalten. Sie schienen ungemein darauf erpicht, das Innere der Gebilde zu erreichen. Wir anderen versuchten unterdessen, die Taurier mit unseren Lasern zu erledigen, während sie von Deckung zu Deckung sprangen und selbst um den Preis ihres Lebens entschlossen schienen, in die Gebäude zu gelangen. Wir rückten ihnen so nahe auf den Leib, wie es uns möglich war, ohne selbst in den Einschlagbereich der Granaten zu kommen. Aber die Distanz blieb für ein genaues Zielen zu groß. Dennoch erwischten wir einen nach dem anderen und schafften es, im Verlauf des Bombardements 4 der 7 Gebäude zu zerstören. Dann, als wir eben versuchten, die beiden letzten Aliens zu ihren Kameraden zu schicken, schleuderte ein Granateneinschlag einen der Flüchtenden bis auf wenige Meter vor eines der Gebäude. Er stürmte auf die Tür zu, und unsere Grenadiere feuerten ihm ganze Salven nach, aber alle detonierten harmlos ein Stück hinter oder neben ihm. Die Bomben machten einen Höllenkrach, doch plötzlich wurde dieser Lärm von einem mächtigen Seufzen übertönt, so als atmete ein Riese tief ein. Und da, wo eben noch das Gebäude gestanden hatte, stieg eine dichte, ungeheuer massive Rauchsäule auf, die sich hoch oben in der Stratosphäre verlor, schnurgerade wie mit einem Lineal gezogen. Der zweite Taurier, der den Sockel des Zylinders zu spät erreicht hatte, wurde in Stücke zerfetzt. Eine Sekunde danach erfasste uns die Druckwelle. Sie riss mich von den Beinen und schleuderte mich über den Leichenwall der Taurier hinweg. Ich rappelte mich hoch und geriet einen Moment lang in Panik, als ich sah, dass mein Anzug überall Blut verspritzt war. Als ich begriff, dass es das Blut der Aliens war, fühlte ich mich erleichtert, aber irgendwie beschmutzt. »Haltet den Bastard! Haltet ihn!« In der allgemeinen Verwirrung hatte sich der gefangene Taurier losgerissen und rannte auf das hohe Gras zu. Ein Zug versuchte, ihn einzufangen, konnte sein Tempo aber nicht mithalten. Daraufhin schaltete sich das gesamte Team B ein und versuchte, ihm von der anderen Seite den Weg abzuschneiden. Ich trabte ebenfalls los, um mir den Spaß nicht entgehen zu lassen. 4 Mann hatten sich auf ihn geworfen und hielten ihn fest, umringt von etwa 50 Leuten, die den Kampf beobachteten. »Verteilt euch, verdammt nochmal! Es könnte noch 1000 von diesen Typen in der Nähe sein und nur darauf lauern, uns alle auf einem Fleck zu erwischen!« Wir gingen murrend auseinander. Keiner von uns glaubte im Ernst, dass es auf diesem Planeten noch mehr als diesen einen lebenden Taurier gab. Cortez ging auf den Gefangenen zu, während ich mich mit den anderen zurückzog. Plötzlich kugelten die 4 Männer, die den Taurier in seiner Blase am Boden festhielten, übereinander. Obwohl ich bereits ein gutes Stück entfernt war, konnte ich den Schaum sehen, der aus der Mundöffnung des Fremden quoll. Seine Schutzhülle war aufgesprengt. Selbstmord. »Verdammte Scheiße!« stieß Cortez hervor. »Lass den Miskerl los!« Als die 4 Männer sich erhoben hatten und beiseite getreten waren, zerteilte Cortez das Monster mit seinem Laser in ein 1 Dutzend zitternde Fleischklumpen. ein herzerwärmender Anblick. »Na schön, suchen wir uns eben einen anderen«, erklärte er. »Alle mal zurück, in Keilformation. Wir stürmen die Blume.« Also stürmten wir die Blume, der offensichtlich die Munition ausgegangen war. Sie rülpste immer noch, allerdings keine Blasen mehr. Und sie war natürlich leer. Wir hasteten über Rampen und schlichen durch Korridore, die Finger am Drücker wie Kinder, die Krieg spielten. Es war keiner daheim. Das gleiche Bild in den Räumen der Sendeanlage, der Salami, 20 weiteren großen Bauwerken im Zentrum des Stützpunkts und den 44 intakt gebliebenen Perimeterhütten. Am Ende hatten wir Dutzende von Gebäuden erobert, deren Zweck uns mehr oder weniger schleierhaft war, ohne unsere eigentliche Mission, die Gefangennahme eines Tauriers als Experimentierobjekt für die Xenologen, auch nur ansatzweise zu erfüllen. Klar, sie konnten jede Menge Leichenteile kriegen, das war immerhin etwas. Nachdem wir jeden Quadratzentimeter des Stützpunkts durchkämmt hatten, traf ein Aufklärer mit den echt wichtigen Leuten ein, den Forschern und Wissenschaftlern. Cortez sagte, »Okay, Leute, der Zauber ist vorbei.« Und der hypnotische Zwang fiel von uns ab. Anfangs war es ganz schön hart. Sensible Typen wie Lucky und Mary Gay Potter verloren fast den Verstand, als die Erinnerung an die hundertfachen blutigen Morde über sie hereinbrachen. Cortez befahl uns, eine Beruhigungstablette zu nehmen. Wer sich besonders mies fühlte, bekam zwei verpasst. Ich nahm die höhere Dosis, ohne lange zu fragen. Denn es war Mord, ein brutales Abschlachten, da half kein Beschönigen. Von dem Moment an, da wir die gegnerische Raumabwehr ausgeschaltet hatten, war jede Gefahr für uns vorbei gewesen. Mann-gegen-Mann-Gefechte kannten die Taurier offenbar nicht. Wir hatten sie einfach zusammengetrieben und niedergemetzelt. Und so etwas war das erste Zusammentreffen zwischen Menschen und einer anderen intelligenten Rasse. Vielleicht auch das zweite, wenn man die Teddybären mitzählte. Was wäre geschehen, wenn wir versucht hätten, uns hinzusetzen und uns mit ihnen zu verständigen? Stattdessen hatten sie die gleiche Behandlung erfahren wie die Taurier. Danach verbrachte ich eine ganze Weile damit, mir immer wieder vorzusagen, dass nicht ich mich in diese Lust am Töten hineingesteigert und die verängstigten, blindlings dahinstürmenden Geschöpfe in Stücke geschnitten hatte. Schon im 20. Jahrhundert war man zwar zu der allgemeinen Übereinkunft gelangt, dass der Satz »Ich war nur Befehlsempfänger« keine Entschuldigung für unmenschliches Verhalten sein konnte. Aber was sollte man machen, wenn die Befehle tief aus dem Unterbewusstsein kamen, gesteuert von einem Puppenspieler, der die Marionetten gnadenlos tanzen ließ? Am schlimmsten war das Gefühl, dass ich vermutlich gar nicht so abnormal gehandelt hatte. Ein paar Generationen früher hätten meine Vorfahren ihren Mitmenschen genau das Gleiche angetan, und zwar ohne jede hypnotische Konditionierung. Ich war angewidert von der Menschheit, angewidert von der Armee und geschockt von der Aussicht, noch etwa ein Jahrhundert mit mir selbst leben zu müssen. Nun ja, wenn gar nichts half, konnte ich mir eine Gehirnwäsche verpassen lassen. Ein Taurier-Schiff mit einem Überlebenden war entkommen, aller Voraussicht nach endgültig, da ihn die Masse des Planeten von der Earth's Hope abgeschirmt hatte, als er in das Kollapsarfeld von Aleph sank. Ein Zeuge, der daheim, wo immer das sein mochte, berichten konnte, was 20 Menschen mit Handfeuerwaffen 100 wehrlosen Flüchtlingen angetan hatten. Ich hegte den Verdacht, dass die nächste Begegnung zwischen Menschen und Tauriern nicht so einseitig verlaufen würde. Und ich sollte recht behalten.